Zur Gratulation zur Wahl vom Genossen Kim Jong-un, erstem Vorsitzenden des Verteidigungskomitees der Demokratischen Volksrepublik Korea und Oberbefehlshaber der Koreanischen Volksarmee, zum Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas, schickten ihm ausländische Partei- und Staatsführer Glückwunschtelegramme. Kim Jong-un richtete an sie Antworttelegramme. Unter ihnen sind Philippe Jacinto Nussi, Vorsitzender der Frelimo-Partei Mosambiks, Joseph Kabila Kabange, Präsident der Demokratischen Republik Kongo, Abdel Aziz Bouteflika, Präsident der Demokratischen Volksrepublik Algerien, José Eduardo dos Santos, Präsident der Republik Angola, Yoweri Kaguta Museveni, Präsident der Republik Uganda und Vorsitzender der Nationalen Widerstandsbewegung Ugandas, sowie Abdul Fattah al-Sisi, Präsident der Arabischen Republik Ägypten. Kim Jong-un bedankte sich bei ihnen für den herzlichen Glückwunsch und äußerte seine Überzeugung davon, dass sich die Freundschaft und Zusammenarbeitsbeziehungen zwischen der DVK und diesen Ländern weiter vertiefen und entwickeln werden. Kim Jong-un schrieb auch dem Präsidenten des Staates Palästina und Vorsitzenden des Executive Committees der PLO, Mahmoud Abbas, ein Antworttelegramm. Mahmoud Abbas hatte ihm zum 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas ein Glückwunschtelegramm unter einem Blumenkorb geschickt.